erscheinen immer größer, weil sie näher kommen her. Ist es Freund oder Feind, oder wie ist es gemeint? Was muss ich von vorn erblicken? Sagt mir, wer reit dort herein? Trägt ein großes Rad am Rücken, der Henker muss gestorben sein. Heil, wie reit der Kerl so dumm? Hat eine Trauermantel um. Ergo tanto instantius, debemus fugere terrena, quanto velocius auf fugiunt, caduca et vagant. Wir in der Schiffen will, find bei mir der Schiffe viel. Ich bin aber kein Schiffersflegel, brauche weder Mast noch Segel, wie man in dem Texel tut. Denn ein Backdruck ist ebenso gut. Notabene knistert, was macht der Meister Schneider? Mir plätzt er meine Hose, mir flickt er meine Kleider. Braucht man den Backdruck für den Kahn? Also kommt man übel an. Wenn man plumpt in den Teich, so frisch. Und schwimmt darin, wie ein Storfisch brummt. Große Fässer, große Zappen. Große Gerste, große Körner, große Köpfe, große Hörner. Große Hafer, große Trespen, große Pferde, große Wespen. Große Weinberg, große Trauben, große Weiber, große Hauben. Große Kugeln, große Kegel, große Bauern, große Flegel. Große Jungfern, große Kränze, große Esel, große Schwänze. Große Lachen, groß Gepatsche, große Frauen, groß Geklatsche, große Klöppel, große Trummel, große Wespen, große Hummel, große Wespen, große Hummel, große Leiber, große Bleiche, große Backdrück, große Teiche. Ach, wie hat mich so betrogen. Willst du mir kein Licht anzünden, fühl ich dich wohl im Finstern finden. Ist gleich schlimm das Frauenzimmer, ist doch der Backtrog, ist doch der Backtrog noch viel schlimmer. Ist gleich schlimm das Frauenzimmer, ist doch der Backtrog noch viel schlimmer. Ist doch der Backtrog, ist doch der Backtrog noch viel schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ist doch der Backtrog noch viel schlimmer. Pantagruel war ein sehr lustiger Mann und mancher Hofbediente trägt blaue Strümpfe an. Und streifte man den Füchsen die Häutlein aus, so gäb's hier nackigte Leute auf manchem Fürstenhaus. Wäre denen Dukaten die große Krätze gleich, so wäre unser Nachbar viel millionenreich. Mein Rücken ist noch stark, ich darf mich gar nicht klagen. Du könntest wie, du könntest wie, du könntest wie mich dünkt, wohl 20 Säcke tragen. Das muss ein dummer Esel sein, der lieber Kopf entsäuft als Wein und in der kalten Stube spitzt und statt des Schiffs im Backtrog sitzt. Johannes citatus ad rectorem magnificum. Ora meridiana secunda propter ancillam in corona aurea. Studenten sind fröhlich, wie ihr all wisst, solang ein blutiger Helm im Beutel übrig ist. Wer der Galgen Magnet und der Schneider Eisen, wie mancher würde noch heute an den Galgen reisen. Wär ich König in Portugal, was frag ich danach? Ein andre möchte kippen mit dem Backtrog im Bach. Ein andre möchte kippen mit dem Backtrog im Bach. Ohne dies, Meister Kirschner, habt ihr keine Füchse mehr. Ich verkauf sie alle nach Hofe, mein hochgeehrter Herr. Ich sehe eine Jungfer, die hat sehr stolz getan. Und hat doch wohl bei Wurmens kein ganzes Hemd. Mancher stellt sich freundlich mit feiner Zunge und denkt oft in dem Herzen, in dem Herzen wie Goldschmieds Jung. In diesem Jahre haben wir zwei Sonnenfinsternisse. Zu Breslau auf dem Keller schenkt man guten Schätz. Und in meinem Wald, in meinem Wald. Hört ihr Herren, allerhand, was da geschehen in Brabant? Da hat geboren eine alte Frau, eine junge Sau. Seid fröhlich eingeladen zum Topfbraten, zum Was ist das für eine schöne Fuge? Eine schöne.